einen zweiten Versuch wird verzichtet. Der Schauplatz des ersten Sieges über die Tyrannei solle nicht vom Blut der Aristokraten besudelt werden, heißt es. Die Guillotine wird auf der Place du Trône Renversé aufgebaut. Heute Place de la Nation. Ganz am Ende der Rue Saint-Antoine. Nun sehen die Leute die Karren Tag für Tag die lange Straße durch die ganze Vorstadt zur Hinrichtungsstätte ziehen und wieder den halben Weg zurück mit den Leichen, die auf dem Friedhof Sainte-Marguerite begraben werden. 27. Prairial. Martin hat heute meinen Dienst übernommen. Ich bin froh, einen Tag die Guillotine zu vergessen und mache einen Ausflug mit meinen beiden kleinen Nichten hinaus in die Felder bei Clichy. Die Felder sind voller Blumen und die Kleinen laufen los, einen Strauß zu pflücken. An einer Hecke blühen Rosen, doch sie zerstechen sich die kleinen Finger. Da sehe ich einen Bürger des Weges kommen, der einen großen Hund bei sich hat. Er half den Kindern beim Pflücken der Rosen und die Kinder freuen sich und küssen ihn. Dann nähern sie sich plaudernd und lachend alle drei meinem Platz. Jetzt erkenne ich ihn. Es ist Robespierre. Er trägt einen blauen Rock, aber von etwas dunklerer Farbe als am 20. Ein gelbes Beinkleid und eine weiße Weste. Sein Haar ist mit einer gewissen Zierlichkeit aufgebunden und gepudert. Den Hut trägt er auf einen Stock gesteckt über der Schulter. Seine Gesichtszüge zeigen einen Ausdruck von Heiterkeit, der mich in Erstaunen versetzt. Wir begrüßen einander und wechseln ein paar Worte über die Kinder. Marie macht ihm einen kleinen Strauß zum Geschenk. Er fragt sie nach ihrem Namen, um, wie er sagt, sich an sie erinnern zu können, wenn die Blumen schon verwelkt sind. Marie begnügte sich nicht damit, ihren Taufnamen zu nennen. Oh, nie habe ich eine solche Veränderung in einem Gesicht gesehen. Da ist kein Lächeln mehr, nur noch eine schmale, harte Linie. Einen starren Blick auf mich richtend, beginnt er mit barschem Ton: Du bist ein... Ich neige den Kopf und er bricht ab. Einige Augenblicke steht er da, als ob er etwas sagen will, aber ich spüre den Widerwillen, der ihn überkommt. Endlich bückt er sich zu den Kindern, umarmt sie mit großer Zärtlichkeit, ruft seinen Hund und entfernt sich schnellen Schrittes, ohne mich noch einmal anzusehen. Vielleicht hat er an Dantons Verwünschungen gedacht. Es ist Mitte Juni, ein heißer Sommer. Der Friedhof von Sainte-Marguerite ist überfüllt. Die Salpetersieder, die in der Kirche ihre Werkstatt haben, beschweren sich schon seit Anfang Germinal. Der Gestank der faulenden Leichen sei nicht mehr erträglich. Die Polizeibehörde macht darauf aufmerksam, dass die Bewohner des Faubourg eine Epidemie befürchten, wenn diesem Pestherd nun auch noch weiterhin Guillotinierte hinzugefügt werden. Die gut 100 Toten der Guillotine, die in Sainte-Marguerite bis zum 4. Messidor noch begraben werden, treiben die Unruhe und Gereiztheit der Sektion Montreux aufs Höchste.